Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5. Jena, den 20. Juni 1793. Ich habe lange geschwiegen, aber ich denke, diese Beilage soll mich hinlänglich rechtfertigen. Du hast aber auch ebenso lange geschwiegen. Wirst du auch eine Entschuldigung haben? Ich habe diesen Aufsatz in nicht gar 6 Wochen verfertigt. Urteile daraus, ob ich fleißig bin und fleißig genug für einen Kranken. Diese Arbeit hat mir viel Freude gemacht und ich denke, keine ganz ungegründete. Betrachte sie als eine Art von Vorläufer meiner Theorie des Schönen. Eins weiß ich voraus, wo ich dich sehr auf meiner Seite haben werde, und ich bin begierig zu erfahren, ob ich dir darin werde genug getan haben. An meine Zergliederung des Schönen werde ich mich bald machen. Ich werde sie in Briefen an den Prinzen von Augustenburg abhandeln, mit dem ich jetzt schon über diese Materie korrespondiere. Ich bin ihm einen öffentlichen Beweis von Aufmerksamkeit schuldig und weiß, dass er nicht unempfindlich dagegen ist. Außerdem habe ich bei einer solchen Einkleidung den großen Vorteil, dass eine freiere und unterhaltende Behandlung mir gleichsam Pflicht wird und dass ich mir aus meiner Unkunde im Dogmatisieren hier noch ein Verdienst machen kann, weil solche Briefe an einen solchen Mann es nicht wohl erlauben würden. In der Theorie des Schönen werde ich auch die Prinzipien der schönen Kunst abhandeln, und da denke ich etwas zu leisten. Meine Gedichte sollen aber deswegen nicht liegen bleiben. Aber schnell rücken sie freilich nicht vor. Glaubst du es nicht möglich machen zu können, dass du zeitiger hier sein kannst? Ich bin ungeduldig auf unsere Geistesergießungen und dann möchte ich auch durch dich mit musikalischen Ideen bekannt werden, weil ich diese Kunst nicht zurücklassen kann und will. Empfiehl mich an Gleichens, wenn du sie siehst. Dein S.